hast gesagt, du willst mich nehmen, sobald der Sommer kommt. Der Sommer ist gekommen, ja kommen, du hast mich nicht genommen, ja genommen. Gib übel, Geld, ja, du nimmst mich noch. Wie soll ich dich denn nehmen, dieweil ich doch schon hab? Und wenn ich halt an dich gedenk, und wenn ich halt an dich gedenk, so mein ich alle Weile, ich wär schon bei dir.